Auto. Was? Autounfall? Hallo und herzlich willkommen zum 106. Conancast. Heute geht es um ein brandneues Thema, und zwar die Synchronisation der Anime-Serie Detektiv Conan. Wir werden heute mal genauer schauen, wie denn die Anime-Serie synchronisiert wird, was es für Sprecher in Detektiv Conan gibt, wie sie alle heißen, wie denn synchronisiert wurde zwischen den Staffeln 1, 2, 3, 4, den Kinofilmen, wie in Japan synchronisiert wird und so weiter und so fort. Ein pickepackevolles Thema heute, und mit dabei ist heute auch unser Stargast. Ich begrüße Kevin. Hallo Kevin. Schönen guten Abend. Mit dabei ist auch Olli. Hallo Olli. Hallo, schönen guten Tag. Und mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Jetzt muss Lasse Hallo. Guten Morgen sagen, dann passt es. Ja, dann sage ich guten Morgen. Ich bin natürlich auch wieder mit dabei. Und wir beginnen mit dem Thema heute ohne große Umschweife, mit der Synchronisation Detektiv Conan. Das ist ja ein Thema, was uns ja alle betrifft. Der Anime wird ja synchronisiert, ist ja nicht so wie bei einer Realverfilmung sozusagen. Bei Detektiv Conan muss ja synchronisiert werden. Zunächst wird natürlich in Japan synchronisiert, beziehungsweise die Animation zu der Anime-Serie erstellt, und dann wird dort synchronisiert. Das geschieht in der Regel wöchentlich, weil in Japan ja wöchentlich eine neue Episode läuft. Früher war das der Montag, wo immer, ich glaube 19 Uhr abends japanischer Zeit lief, eine neue Detektiv Conan-Folge. Mittlerweile ist es ja seit 5, 6, 7 Jahren ist es der Samstag, wo immer die neueste Folge läuft. Das ist dann 18 Uhr japanischer Zeit, soweit ich informiert bin. Und da in Japan jede Woche eine neue Folge läuft, müssen natürlich auch die Synchronsprecher immer regelmäßig sozusagen ins Synchronstudio rangekarrt werden und da ihre Takes einsprechen für die Synchronisation. In Deutschland ist das ein bisschen anders, wenn die Serie hier nach Deutschland, oder als sie hier nach Deutschland kam, das war ja 2001 bzw. 2002 der Fall, da startete der Anime hier in Deutschland bei RTL 2. Da war es ja so, dass zunächst 102 Episoden in der ersten Staffel synchronisiert wurden, und das wurde natürlich am Stück gemacht, also es wurde alles aufgezeichnet im Synchronstudio, alles gleichzeitig sozusagen aufgenommen und dann später ausgestrahlt. Genauso war es auch bei Staffel 2, 3 und 4, und so ist es auch heute noch der Fall, wenn ein Film synchronisiert wird. Das geschieht natürlich alles einzeln, und dann wird jedes Jahr bei jedem Film werden die Sprecher neu zusammengesucht und kommen wieder ins Synchronstudio, treffen sich wieder sozusagen, wenn sie sich dann treffen, und ja, synchronisieren dann den neuesten Film. Das ist ja mittlerweile der Fall, dass nur noch der Film synchronisiert wird. Die Anime-Serie wurde ja damals synchronisiert, wie ich hatte schon gesagt, von 2002 an bis 2006. Da lief ja die letzte neue Folge sozusagen. Also seit 2006 gibt es keine weiteren Folgen mehr. Und seit 2007 bis 2017 dann eben die Filme und beziehungsweise jetzt ein TV-Special in deutscher Synchronisation. Ja, haben wir auf jeden Fall schon ordentlich was zusammengekriegt in den Jahren, auch wenn es gerne mehr sein könnte durch die Serie, aber immerhin, wenn man so ins Regal schaut und sich die Filme und so ansieht und jetzt ja auch die DVD-Boxen, die jetzt kommen, da hat sich schon einiges an deutscher Synchronisation angesammelt. Ja, genau. Und muss man zugeben, tatsächlich, ja. Ist nicht immer so bewusst, vor allem, weil man ja immer die Folgen, die neuen Folgen immer im Blick hat oder haben möchte. Ja, aber eigentlich gibt es ziemlich viel, ne? Ja, genau. Sie haben mittlerweile 333 Episoden, 20 bis 25 Minuten, muss man ja auch immer so sehen. Das ist ja auch eine recht hohe Hausnummer, die wir da schon auf Deutsch synchronisiert haben. Man sagt, natürlich gibt es in Japan mittlerweile über 800 Folgen, ich glaube 860 sind wir jetzt momentan um und bei. Ja, da sind 333 natürlich nur ein kleiner oder weniger als die Hälfte, aber trotzdem ist es natürlich eine beachtliche Zahl. Jede Folge muss ja einzeln synchronisiert werden, muss man auch so sehen. Ja, und seit 2007, wie gesagt, bekommen wir nur noch, in Anführungszeichen, die Filme jeweils. Es wurde ja, war ja am Anfang häufiger, dass mehr Filme kamen in kleineren Release-Abständen, bis Film 12 damals, der sozusagen aktuellste. Und dann geht es seit 2010, bekommen wir jährlich immer einen weiteren Film präsentiert. Das war, ist mit Film 13 gestartet, und seit 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 natürlich auch, wurde schon angekündigt, Film 20, bekommen wir jährlich einen weiteren Film immer, und für die 120 Minuten ungefähr, ja, treffen sich die Sprecher ja dann wieder im Synchronstudio, und dann wird halt einmal ein Film aufgenommen und dann, ja, verteilen sich wieder alle Himmelsrichtungen und dann warten sie darauf, dass der nächste Film sozusagen im nächsten Jahr kommt. Okay, die haben zwischenzeitlich was anderes zu tun, hoffe ich für sie. Nee, das ist wie mit Peter Urban beim ESC, der kommentiert und dann wird er wieder eingefroren und nächstes Jahr darf er wieder in die Kommentarkabine und ja. Genau, ja, jetzt haben wir auch ein TV-Special bekommen, das Verschwinden des Kone Edogawa. Das ist ja gesondert jetzt nochmal extra sozusagen synchronisiert worden und natürlich war zwischenzeitlich auch Magic Kaito Kid the Phantom Thief synchronisiert worden von 2015 bis 2016. Da gab es ja auch nochmal 12 neue Folgen, so wenn man das so sagen will, die synchronisiert wurden. Aber an sich ist das so das, was insgesamt synchronisiert wurde. Also 333 Folgen, bisher 19 Filme, der 20. kommt, ein TV-Special und 12 Magic Kaito Kid the Phantom Thief Episoden. Wobei natürlich da auch noch weitere Magic Kaito 1412 Folgen dann irgendwann folgen werden. Und Magic Kaito ist natürlich sowieso immer ein bisschen gesondert zu sehen, weil natürlich sehr wenige Sprecher aus Detective Conan daran teilnehmen und das nicht quasi mit zu der Serie gehört. Gut, dann springen wir mal dazu über, wie denn die Synchronisation einer Folge oder eines Films abläuft. Wir hatten das ja schon häufiger in News-Podcasts gesagt. Kevin und ich waren ja schon mal im Synchronstudio. Dankenswerterweise durften mal mit anhören oder mit zuschauen, wie denn so eine Synchronisation abläuft. Und das ist wirklich, also, faszinierend und sensationell. Also, ja, zunächst muss man ja natürlich gucken, beziehungsweise als RTL 2, die werden sie ja irgendwie gesagt haben, komm, wir wollen jetzt mal Detective Conan zeigen. Nicht nur bei Detective Conan, die werden ja auch schon in anderen Serien Erfahrung haben. Haben dann gesagt, ja komm, wir kaufen mal 102 Folgen ein. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Und dann ist natürlich die Frage, wie wird das jetzt synchronisiert? So, dann gibt's natürlich, soweit ich informiert bin, hat RTL 2 ein Stammsynchronstudio. Ich glaube, bei Kase ist es ja auch so, dass sie immer an einem Studio synchronisieren, nicht wahr? Also ich meine sogar alle Synchronisationen von Kase finden bei der TV-Synchron GmbH in Berlin statt, bei Peppermint Anime, um ganz kurz zu Magic Kaito 1412 rüberzuschneiden. Da gibt es Oxygen oder Oxygen, auch in Berlin, aber das ist das Stamm-Synchronstudio von Peppermint Anime. Genau. Also Conan TV-Synchron, also man muss sagen, die Conan-Filme bei TV-Synchron, nicht verwechseln mit der Serie, die wurde ja von MME noch synchronisiert, oder bei MME, möchte ich sagen. Genau, nochmal von vorne, kompakt, die Folgen, die normalen Folgen, 333 MME, die Filme und das TV-Special, TV-Synchron und auch Magic Kaito, Kid the Phantom Thief, TV-Synchron, weil Kase, Peppermint Anime, Oxygen, ja, auch in Berlin. Alle drei in Berlin. Genau, ja, also verschiedene Synchronstudios, die damit teilgewirkt haben am Detective Conan. Natürlich der klare Bruch zwischen der Serie, also der Anime-Serie sozusagen mit den 333 Folgen und den Film, weil das eben ein unterschiedlicher Anbieter ist in dem Sinne. Beim einen war es ja RTL 2, die das in Auftrag gegeben haben, gehe ich jedenfalls stark von aus. Und beim anderen war es dann Kase, die die Filme in Auftrag, oder das TV-Special natürlich auch, und Magic Kaito Kid the Phantom Thief, es geht ja immer einher, synchronisiert haben. Ja, und von daher ist da der Bruch da zwischen den Filmen und der Serie einerseits und jetzt natürlich dadurch, dass jetzt Kase nicht an Magic Kaito 1412 beteiligt ist, auch nochmal der Bruch bei Peppermint Anime mit Oxygen Studios, hattest du gesagt? Ja. Ja. Genau. Ja, als dann klar war, dass RTL 2 sozusagen das an MME Studios gegeben hat, muss natürlich das Studio gucken, welche Sprecher sie nehmen, beziehungsweise RTL 2 wird da wahrscheinlich auch noch ein bisschen darauf Einfluss genommen haben, kann ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass sie... Also, was ich mir vorstellen kann, ist, dass RTL 2 vielleicht vorgegeben hat, hey, wir möchten diese Person als Synchronregisseur oder Dialogbuchautoren. Den Rest eher weniger, außer die haben gedacht, boah, hey, auf den Charakter würde doch der voll gut passen. Das werden die aber nicht getan haben, weil sie Detective Conan ja noch gar nicht kannten. Ne? Also, dann kann man auch nicht sagen, hey, der wurde schon immer von dem gesprochen, wir wollen den auch zum Beispiel. Ja, und natürlich kann man dann schlecht sagen. Indirekt auch ein bisschen Einfluss genommen über das Budget, das sie natürlich zur Verfügung gestellt haben für die Synchronisation. Ja. Ich meine, unterschiedliche Sprecher kosten unterschiedlich viel und je nachdem, wie viel Geld man da zur Verfügung stellt, kann man natürlich auch bessere oder schlechtere Sprecher verpflichten als Synchronstudio dann oder als Synchronregisseur, der ja irgendwie die Entscheidung am Ende treffen muss. Davor trifft ja noch der Aufnahmeleiter die Entscheidung. Der spricht sich dann mit dem Synchronregisseur ab. Genau, und Dialogbuchregie gibt es ja, soweit ich weiß, auch noch. Das sind ja so die drei Leute, die da im Hintergrund aktiv sind, soweit ich informiert bin. Oder sind es noch mehr? Ja. Das sind die drei. Das sind so die drei wichtigsten Menschen, die da was zu entscheiden haben. Natürlich der Regisseur deutlich mehr als der Autor, denn er schreibt ja nur und dann gibt er es ja dann weiter an den Regisseur, der das dann verwendet. Genau. Oft, oder bei Conan ist es ja dann gewesen so, dass Regie und Autor die gleiche Person waren bisher, außer beim TV-Special. Ah, okay. Und die Aufnahmeleitung, die sitzt dann irgendwo dazwischen und passt auf, dass die Aufnahmen so in Ordnung sind, dass man die so nehmen kann. Kann man so sagen, ja. Ja, dann kommen wir mal ein bisschen zu der Synchronisation, insbesondere von Detective Conan, vor allem natürlich in Deutschland. In Japan ist es ja, haben wir wenig Einfluss drauf oder wissen sehr wenig darüber. Das sind ja quasi immer die gleichen Sprecher. Es gab sehr wenige Wechsel insgesamt. Die sind natürlich alle, ja, teilweise durch Tode bedingt, muss man dazu sagen. Einer ist, ich meine, Kogoro Mori wurde damals wegen aus geldlichen oder finanzieller Sicht gewechselt, soweit ich informiert bin. Aber ansonsten ist es ja alles sehr, sehr einheitlich. Als RTL 2 oder MME Studio damals das in Auftrag gegeben haben, dann gab es ja wahrscheinlich ein Casting und so weiter und so fort. Ich meine, bei Tobias Müller hat ja erzählt, dass er ursprünglich als Conan gecastet wurde und dann auch noch Shinichi übernommen hat oder andersrum? Nee, also er hat gesagt, es stand von Anfang an fest, während des Castings, die Person, die die Rolle bekommt, die macht beide Rollen. Ach, okay. Also wenn es jemand anderes geworden wäre, die Person hätte dann auch Conan und Shinichi gesprochen. Das war damals offenbar von RTL 2 so gewünscht. Ja, das ist eine sehr interessante Einstellung. Das ist ja in Japan nicht so. Da sind ja zwei unterschiedliche Sprecher am Werk. Ja. Muss man auch dazu sagen, das ist ja auch sonst nicht unbedingt üblich, dass in Deutschland was gleich besetzt wird, wo in Japan verschiedene Sprecher da sind. Also vor allem auch bei Charakteren, die so häufig auftreten. Oder gar der Hauptcharakter, ne? Ja, genau. Ja, ansonsten sind natürlich noch viele, viele weitere Charaktere mit dabei, auch vor allem Charaktere oder Sprecher, die häufiger auftreten. Jörg Hengstler, Juliana Jakobait sind natürlich da zu nennen als Hauptcharaktere. Ansonsten, wer ist noch dauerhaft mit dabei? Sind ja nicht so viele, soweit ich informiert bin. Es gab ja sehr viele Wechsel. Ja, das sind wirklich die allerwichtigsten, ne? Also Andrea Katrin Löwig als Eihalberer könnte man noch nennen, sowie die anderen Detective Boys, die ja sehr wichtig sind. Ja, dann hätten wir ja noch den guten Megure, den Klaus-Dieter Klebsch. Der ist ja auch von Anfang an mit dabei. Genau, das sind so die Hauptrollen bei Detective Conan, die man so benennen kann, die so dauerhaft mit dabei sind, die regelmäßig sprechen, auch von Staffel 1 bis 4 und eben dann auch jetzt in den Filmen, beziehungsweise TV-Special und so weiter und so fort. Dann noch bezüglich der Nebenrollen, da hatten wir, soweit ich informiert bin, hatten wir gehört, dass sie immer so spontan besetzt werden und so weiter und so fort. Also wer halt gerade so im Synchronstudio rumläuft, der wird genommen. Zack, hier, du läufst gerade rum hier, Putzfrau, komm mal her. Reinigungsfachkraft, bitte was reinsprechen. Es ist dann so, es gibt Ensemble-Sprecher. Also das sind dann Menschen, die sind quasi dafür prädestiniert, vor allem Nebenrollen zu sprechen, weil sie keine Stimme haben wie Tobias Müller, die jedem sofort auffällt, sondern eine gute Stimme, die sich gut für Nebenrollen besetzen lässt, die aber unauffällig ist. Also die wirklich die quasi beruflichen Ensemblesprecher. Und es gibt dann halt auch, wie du sagst, die einfach rumlaufen. Rumlaufen, die vielleicht woanders gerade mitgesprochen haben, im Atelier nebenan und gerade verfügbar sind, dann kann man die natürlich auch nehmen. Sofern die nicht schon in der Serie mit einer Hauptrolle oder so beglückt worden sind, natürlich. Ja, wobei ich glaube, bei Ann-Kathrin Löwing hatten wir es auch schon mal, dass die am Anfang, als sie noch nicht Ei gesprochen hat, weil das ja noch ewig gedauert hat mit ihrer Einführung im Anime, dass ich sie da auch schon mal in den ersten Folgen als eine andere Person gehört habe. Ich bin auch nicht, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, so hardcore bin ich dann auch nicht, was die Synchronauswahl anbetrifft, dass ich mir irgendwie alle tausende Charaktere merke. Oh, da hat schon der wurde schon mal hier davor und danach und also so wichtig ist mir das dann auch Ja, nicht. aber die Hauptcharaktere oder die wichtigeren Charaktere sind ja dann schon wichtig und das fällt natürlich auch auf, wenn da Ja. irgendwo ein Sprecherwechsel stattfindet. Ich meine, Definitiv. so neben, es gibt ja auch noch bei den Nebenrollen bei Detective Conan muss ja auch unterscheiden. Es gibt ja die Charaktere, die quasi in einen Fall involviert sind, quasi der Täter, das Opfer und die Verdächtigen und so weiter und so fort. Und es gibt ja noch die, die halt im Hintergrund in der Menschenmenge rumstehen und halt irgendwie ein bisschen grölen und sonst irgendwas tun. Was halt wirklich unwichtig ist, worauf man eigentlich nicht achtet, es sei denn, man schaut den Film oder die Episode zum 30. Mal, dann vielleicht, aber das ist ja auch noch eine kleine Unterscheidung und Und selbst dann kann man diese Worte auch dann oft kaum oder gar nicht raushören. Wir hatten es ja mit Karin Lehmann, dass irgendwelche Reporter-Menschenmenschen da schreien, wer ist Kit? Ne? ja, Genial. genau. Ich meine, das habe ich noch nie gehört und ich habe es auch immer noch nicht gehört. Ja. Nur, also wenn man es hören will, dann hört man auch was. Also da wird nicht rumgenuschelt. Die sprechen wirklich was. In den Reporter-Menschenmengen zum Beispiel. Aber es ist halt schwer oder kaum zu hören. Ja, vor allem manchmal sprechen, da sind das bestimmt auch, wenn das so Menschenmengen sind, dann sprechen die ja bestimmt auch alle übereinander gelegt und Ja, ja. genau. Ja, ist ja auch sinnvoll so, dass man nicht Einzelnes raushört. Es soll ja so eine Menschenmenge Genau. sein, von daher, vielleicht wenn einiges lustig ist, kann man das vielleicht rausheben, aber ja, ist dann häufig auch so, dass sie ja zusammen ins Studio kommen, so eine Menschenmenge, schätze ich auf jeden Fall, dass sie dann sich zusammen hinstellen und ein bisschen rumbrabbeln oder sonst Das was. wird tatsächlich noch gemacht, ja. Ja. Ansonsten ist es ja der Fall, dass alles jetzt mittlerweile einzeln gesprochen wird. Ja, was ich auch noch gehört habe von Synchronsprechern, ist, dass manchmal auch sogar für diese kleinen Ensemble-Nebenrollen auch manchmal aber auch wohl die Hauptsprecher genutzt werden. Wenn die da gerade mit ihrem großen Take fertig sind und dann da noch ein Satz von irgendeinem No-Name-Charakter haben, dass die manchmal wohl den auch noch eben Also holen. das ist tatsächlich passiert in Film 13, meine ich. Da gab es einen Nebencharakter und die Sprecherin hat noch einen Mikrocharakter gesprochen. Also ich das persönlich finde ich grenzwertig. Ich sage auch warum, ich das nicht schön finde, weil das ja innerhalb eines Filmes ist. Innerhalb einer ganzen Serie, okay, egal, aber innerhalb eines Filmes ein Nebencharakter und noch ein Mikrocharakter, ich nenne es jetzt mal so, finde ich jetzt nicht so durchdacht. Ja, ich meine, wenn es zum Beispiel bei Folgen ist und dann einer mal irgendein Synchronsprecher mal in einer Folge den Täter spricht Genau, und dann 30 das Folgen ist völlig später okay. mal wieder irgendein Mörder oder was ich was, Ja, juckt ja keinen, das kriegt man auch selber nicht mit, das ist oder? völlig in Ordnung, ja. Ja, das finde ich auch in Ordnung, aber in einem Film ist es natürlich auch Nee. schwierig, es sei denn, der Sprecher kann vielleicht die Stimme tatsächlich so gut verstellen, dass man das sehr schlecht raushört und das nur über Gut, den das müsste Namen ich doch mal sozusagen weiß, beurteilen. aber ist natürlich immer eine Sache und wenn man es vermeiden kann, sollte man es natürlich auch vermeiden und auch solche Ja. Doppelbesetzungen ist natürlich immer sehr unschön. Das haben wir auch nur sehr selten. Bei Tobias Müller haben wir das ja und bei Wermut und Jody haben wir das ja mit, wie heißt sie noch? Viktoria Genau, Sturm, danke. danke. Was eine, ich finde das immer noch eine fragwürdige Entscheidung, ehrlich gesagt. Warum man die beiden Rollen mit derselben Synchronsprecherin besetzt hat, was man ja in Japan auch nicht gemacht hat. Ja, aber ob die Synchronleute da damals vielleicht dachten oder Synchronregie, die das geführt haben, dachten, dass es das vielleicht wirklich der gleiche Charakter ist, ist ja anzunehmen sofort. Aber die müssen doch trotzdem eine Liste vorgelegt haben mit den Originalsprechern, oder? Es werden keine Listen vorgelegt, die werden nur bei Filmen, bei echten Filmen mit echten Menschen vorgelegt. Da steht auf der Liste dann drauf, dass diese Rolle ist der Schauspieler. Bei Animes gibt es keine Listen. Ja, okay. Na gut, dann haben sie es einfach nicht gecheckt. Ja, kann natürlich gut sein. Das werden die Ja. deutschen Anime-Fans dann später mitbekommen. Ja, das wäre nämlich auch meine nächste Sache gewesen, warum sie nicht auch Kaito Kid mit Tobias Müller besetzt haben. Da im Original Shinichi und Kaito Kid denselben Synchronsprecher haben. Und das ja auch in den Da Filmen bin ich ja sehr teilweise. froh, dass sie es nicht getan haben. In den Filmen ist das ja auch teilweise ein Plotpunkt dann. Aber Gott sei Dank kann Kid einfach jede Stimme imitieren, deswegen ist das kein Problem. Aber ich habe mich da schon immer gefragt, warum sie da in Deutschland unterschiedliche Synchronsprecher genommen haben. Aber wenn sie keine Listen vorliegen haben, dann macht das natürlich mehr Sinn. Man kann sich natürlich informieren, zum Beispiel im Conan-Wiki haben wir eine sehr gute Liste dazu, aber das vielleicht gab sie damals auch noch nicht, kann natürlich auch sein. Das Wiki existierte erst seit 2008, das ist auch ein relativ kurzer Zeitraum erst im Vergleich zu der Synchronisation von Detective Conan. Ja, um vielleicht nochmal kurz ein paar Einblicke zu geben in das Synchronstudio. Ich meine, wir waren ja schon da, wie das denn abläuft. Das ist ja sicherlich nicht ganz uninteressant, auch für unsere Zuhörer. Also der Anfang ist natürlich damit da, dass die Sprecher feststehen, dass das Dialogbuch sozusagen gemacht wurde und dann auch vorliegt. Und ja, dann kommt der Sprecher eben ins Studio, bekommt dann eine kurze Einweisung. So war das im vorliegenden Fall auf jeden Fall bei der Synchronisation von Filmen 18 und 19 waren wir da, nicht wahr, Kevin? Und 18 und 19, ja. Genau, und ja, dann bekommt der Sprecher eine kurze Einweisung, was er denn für einen Charakter zu sprechen hat. So, wie er denn drauf ist, wie er sich mit anderen Charakteren so versteht. Genau. Und natürlich auch, was Detective Conan ist, wissen die meisten Sprecher vielleicht auch nicht mehr. Oder wenn die noch nie über Detective Conan gesprochen haben, ist es ja auch ein anderer Punkt. Fand ich sehr interessant. Ja, genau. Und dann stellen sie sich in eine Kabine, wo dann die Aufnahmeleitung auch mit drin sitzt. Und durch eine Glaswand dann sozusagen abgeschirmt sitzt dann die Synchronregie. In dem Fall war das Die Aufnahmeleitung Karin Lehmann. War nicht dabei. War nicht dabei? Und wer war die Person, die da saß? Das war die Cutterin. Ah, die Cutterin saß dann da. Okay. Ja. Nochmal eine andere Person, die mitwirkt. Ja. Wobei mir die Rolle auch noch ein bisschen unklar ist. Aber okay. Ist halt alles nicht so einleuchtend. Ist die vielleicht dafür da, die Takes dann ein bisschen zu schieben, wenn er seinen Satz gesprochen hat, dass dann, und das passt nicht hundertprozentig Millimeter genau, die können das ja alles sehen, dass sie dann die Tonspur halt ein bisschen hin und her schieben können, dass es dann doch passt? Das kann gut also, sein, ja. Also bei uns saßen dabei Karin Lehmann, Synchronregisseurin und Dialogbuchautorin. Dann saß der Tonmeister da. Genau, hinter der Glaswand sozusagen, abgeschirmt, uns. Ja. Genau. Und im Studio quasi, ganz links, da saß die Cutterin. Nicht die Aufnahmeleitung. Nein. Ja, genau. Und dann wurde halt immer, ging es los mit den Szenen, die zu synchronisieren waren. Und die wurde dann erstmal auf Japanisch vorgespielt, quasi in Originalstimme, dass sich der Sprecher auch entsprechend einstellen konnte, wie man das so zu betonen hätte oder machen könnte, wie das denn sich im Original anhört. Und dann wurde der gleiche Take nochmal lautlos sozusagen vorgespielt mit, und dann wurde es eben live sozusagen eingesprochen, aufgezeichnet, ja, und danach geguckt, ob das dann so passt von der Tonlage und so weiter und so fort, und ob das natürlich auch von der Länge passt, dass es mit den Lippenbewegungen so einhergeht, ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, wenn der Charakter länger spricht im Bild, als dann irgendwas zu hören ist auch komisch, andersrum genauso, von daher muss dann irgendwie im Endeffekt alles passen. Und es war dann häufig auch so, was mich ja verwundert hatte und Kevin auch, dass dann irgendwelche Takes für uns quasi schon gut klangen, die dann aber nochmal deutlich besser wurden durch einen Hinweis von Karin Lehmann. Also echt, Philipp und ich haben uns schon angeschaut, boah, super. Und dann sagt Karin, nee, mach das mal so. Und dann war das erste, das war ja unglaublich, ja. Also wenn ein guter Take nochmal brillant wird sozusagen, dann ist das sehr, sehr schön, ja. Ja, also Philipp und ich haben wirklich mal gejubelt und gefeiert da hinten. Also. Der Conan-Fanclub sozusagen, ja. Ja, ich finde das ja auch immer sehr faszinierend sozusagen. Es ist ja allein von der Sprache her auch schon schwierig zu synchronisieren, weil die Japaner, ja, die sagen ja Sätze ganz anders als wir und die Grammatik ist ja auch ganz anders. Da müssen sie das ja sozusagen auch anpassen. Ja, genau. Häufig ist es auch so, wenn dann irgendwie ein Satz zu kurz ist und dann quasi noch zu viel Lippenbewegung übrig war, dann wurde halt überlegt, welche Worte man noch mit einbauen könnte und so weiter. So Füllwörter quasi, die dann den Satz ein bisschen länger machen, damit das von den Lippenbewegungen auch so ein bisschen passt. Weil das kann man natürlich vorher immer schlecht absehen, sage ich mal. Das gehört natürlich auch zur Aufgabe der Dialogbuchautorin. Aber das kann man natürlich auch im Endeffekt dann schwer wissen, wie das dann im Japanischen so, wie lang denn der Take sozusagen im Endeffekt ist. Das muss natürlich immer ein bisschen spontan auch vor Ort entschieden werden, wie man das denn am besten so hinpackt, dass es dann im Endeffekt auch passt. Ja, und das muss ja auch weiterhin Sinn ergeben. Genau, ja, man kann nicht auf einmal irgendwas anderes sagen, ne? Das ist ja, könnte man schon, aber dann wäre es natürlich irgendwann witzlos, wenn man alles ändert. Ja. Das wurde aber auch Zeit, nicht wahr, Kevin? Ja. Ich habe so dran gedacht, ja. Ich, ja. Herrlich. Passt super, also. Ja, und interessant ist natürlich auch noch, oder wichtig ist natürlich auch bei Anime im Vergleich zu realen Serien ist es ja auch so, dass sehr viel Emotion mit in den Takes drin ist, weil Anime ja sehr stark über Emotionen geht, was halt in realen Serien nicht so passiert. Von daher ist es immer sehr energiegeladen, alles Mögliche. Also kam mir auf jeden Fall so vor. Stimmungsschwankungen. Ja, genau. Von ganz traurig zu ganz freudig erregt, ja. Gut, dann kommen wir nochmal über, oder gehen wir nochmal über zu ein paar Sprecherwechseln, die es ja in der Serie gab. Und natürlich auch im Hinblick auf mögliche neue Folgen, wie man da etwas besetzen könnte. Zunächst einmal, ich hatte es schon kurz angedeutet, mit Sprechern in Japan ist ja immer so eine Sache. Die sind natürlich dadurch, dass sie wöchentlich immer was synchronisieren und wahrscheinlich noch häufiger. Okay, wöchentlich ist häufig genug. Sind natürlich dauerhaft beschäftigt und kriegen natürlich auch deutlich mehr Gehalt als hier in Deutschland, soweit ich darüber informiert bin. Ist natürlich auch eine Sache, wo man nicht so viel Informationen zu findet. Wie gesagt, es gab ein paar kleine Sprecherwechsel. Ich meine, die Sprecherin von Ayumi Mitsuhiko war mal Schwangerschaftsurlaub Mitsuhiko und wurde daher kurzzeitig ersetzt. Das merkt man auch richtig im Japanischen. Das war ganz schlimm, die paar Folgen. In welche Folge war das ungefähr? Weißt du das? Die Folgen nach der Einführung von Kia, der super geheime Weg zur Schule. Ah, okay, 430 so um den Dreh wahrscheinlich da, ne? Müsste ja das gewesen sein. Ja. Ansonsten gab es ja den Bruch bei Kogoro Mori, wo der Sprecher gewechselt wurde. Das war ja, wann war das? Episode 500, so wie noch? 50 ungefähr, 550, ja. Okay. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht, ich habe noch irgendeinen Sprecherwechsel. Wäre mir jetzt jedenfalls nicht bekannt. Sonst wahrscheinlich irgendwelche kleineren Rollen. Das ist bei Magic Kaito, zwischen den beiden Serien wurde gewechselt. Zum Beispiel Hakuba wird in der 1412 von jemand anderen gesprochen, lustigerweise. Da zwischen den beiden Serien, weil es ja auch ein unterschiedliches Animationsstudio war, ja, wurde gewechselt. Lustigerweise haben sie Hakuba mit dem Sprecher von Light Yagami besetzt im Japanischen da. Okay. Und Kaito Kid wird von Kawa Yamaguchi gesprochen, der L spricht im Japanischen. Ich hab schon verstanden, ja. Von daher gibt sich was. Aber der größte Bruch ist halt wirklich Kogoro Mori mit denen, wo der Synchronsprecher mehr Geld wollte. Ja. Und es offenbar, darüber gebrochen ist. Ja, ich glaube, das war dann am Ende hat sich als offizieller Grund rausgestellt, dass er pro Folge mehr Geld haben wollte. Ist leider schade. Aber kann man nichts machen, ist dann nun mal so. Ansonsten gab es dann noch, wie gesagt, einige Sprecherwechsel durch den Tod von den Synchronsprechern, was sehr bedauernswert ist, aber unter anderem James Black, Hauptkommissar Matsumoto, Shiratori. Bei Magic Kaito G. Ist das so? Das wusste ich nicht. Ja. Ansonsten, ich glaube, du hast es auch schon mal irgendwann angedeutet, Lasse, dass jetzt, ich glaube, Matsumoto auch nicht mehr in der Serie auftreten soll, wird, weil ja, das, der Synchronsprecher. Das ist Spekulation. Ah, okay, das ist Spekulation, aber trotzdem natürlich nicht unerwähnenswert, finde ich zumindest, wenn der tot ist, dass Aoyama dann sagt, ersetzen wir, zack, weg, okay. Jirokichi-Sprecher ist auch tot im Japanischen. Ja, wenn natürlich, und James Black und so weiter, ist natürlich sehr schwer, die alle nicht mehr auftreten zu lassen, das kann man eigentlich quasi nicht machen. Stell dir vor, dann stirbt irgendwann, keine Ahnung, der Sprecher von, okay, ich will jetzt nicht darauf beschwören, aber ja. Also der Sprecher von Agasa ist schon ziemlich alt, also der spricht ja auch schon seit Ewigkeiten synchron. Aber man kann die nicht mehr auftreten lassen und die müssen halt weiterhin dabei bleiben, finde ich. Bei Matsumoto, okay, das ist keine große Rolle, aber James Black und so weiter, finde ich schon, dass sie dabei bleiben sollten, müssten, was auch immer. Aber ich meine, bei Kogoro haben sie es im Japanischen ja auch perfekt umbesetzt. Ja. Also ich finde, man, wenn man drauf achtet, kann man es vielleicht erkennen, aber ich finde den Unterschied zwischen den beiden jetzt auch nicht unbedingt den größten. Nee, also. Also ich fand ihn gewaltig, ehrlich gesagt. Am Anfang? Ja. Wahrscheinlich. Ja, klar. Weil Akira Kami ja natürlich schon prägnant? Ja, genau, sehr prägnante Stimme hat. Koyama hat eine andere Stimmfarbe auch. Allerdings eine, die auch ebenfalls sehr, sehr gut zu Kogoro Mori passt. Also beide sind toll, aber der Bruch, der war für mich extrem. Und da haben wir ja auch den Fall im Japanischen, dass ich komme bei den beiden immer durcheinander, weil die so ähnlich klingen. Wer ist der Neue nochmal? Koyama. Koyama hat ja vorher auch eine wichtige Rolle gesprochen in Con. Der hat nämlich den Ethan Hondo gesprochen. den Vater von Kier. Na, also, wichtige Rolle, so oft kommt er nicht vor, aber er hat halt den wichtigen Flashback. Und die Rolle hat er vorher gesprochen. Genau wie der Synchronsprecher von Subaru, der hat vorher auch schon ein paar Nebenrollen gesprochen, also Mikrorollen dann eher, der dann auch quasi befördert wurde. Ja, bietet sich ja an, muss ich sagen. Ja, im Gegensatz zu anderen Synchronsprechern, die von Gosho Aoyama ausgewählt wurden, zum Beispiel die Synchronsprecher von Masumi Sera. Genau, alles was mit dem Mobile Suit Gundam Universum zu tun hat, mit den Synchronsprechern Masumi kommt ja nicht aus dem Mobile Suit Gundam, die Synchronsprecherin. Nicht? Die ist gestorben, die Synchronsprecherin von ihrem Pendant aus Mobile Suit Gundam. Deswegen hat man da, glaube ich, umbesetzt auf eine andere Stimme. Ja, auf Noriko Hidaka, die Synchronsprecher von Akane aus Ranma 1/2 im Japanischen. Oh, toll, Akane, ah, herrlich. Jetzt also Directive Con ist im Japanischen sowieso im Prinzip ein Ranma 1/2 Reunion. Oh, toll. Weil Kappa Yamaguchi, der männliche Ranma, ja. Aihaibara, die Synchronsprecherin Megumi, Hayashibara ist die Synchronsprecherin vom weiblichen Ranma, Minami Takayama spricht, glaube ich, Nabiki, der Synchronsprecher von Agasa spricht, glaube ich, Genma Sao Tome, also Ranmas Vater. So ein Also, es ist der Panda, ne? Der macht zum Panda. Ist es der? Ja, also der ist gut. Ich glaube, die Überschneidung der Synchronsprecher zwischen Ranma 1/2 und Directive Con im Japanisch ist wirklich mit einer der größten. Nicht unbedingt, schätze ich mal. Ja gut, ich würde sagen, wir kommen mal zu der Synchronisation in Deutschland, nachdem wir das in Japan ja schön abgehandelt haben. Da gab es auch einige Sprecherwechsel, deutlich mehr als im Japanischen. Logischerweise liegt natürlich daran, dass Directive Con so unregelmäßig synchronisiert wird. Dadurch haben natürlich einige Sprecher mal Zeit, mal keine Zeit. Und sonstige Gründe spielen natürlich auch eine Rolle, dass hier umbesetzt wurde. Wie gesagt, die Hauptcharaktere bleiben ja größtenteils gleich. Tobias Müller, Julian Jakobait und so weiter und so fort. Aber auch in Deutschland gab es ja schon Todesfälle. Nämlich? Hiroshi Agasa, also Gerhard Paul und dann Staffel 2 Wolfgang Thal und 3. Und Wolfgang Thal ist ja dann gestorben. Ja, und seitdem Und ab Staffel 4 wurde dann Rüdiger Evers genommen, der ihn ja auch noch in den Kinofilmen nach wie vor spricht. Das Problem ist ja halt, du kannst, denke ich mal, im Deutschen halt keinen jungen Sprecher sozusagen auf Agasa besetzen. Ich glaube, in Japan geht das auch nicht. Aber so ist es halt. Dabei ist Agasa gar nicht so alt, der ist 52 oder was. Aoyama wollte auch aufhören, wenn er so alt ist wie er. Naja. Sieht aber älter aus, muss ich sagen, also Agasa. Ja, deutlich älter. Ja. Ansonsten gab es noch einige Umbesetzungen bei anderen Charakteren. Wir hatten das schon kurz gesagt, bei den Detective Boys, Ayumi, Genta. Ist dann auch häufig so, dass alte Sprecher jetzt in den Kinofilmen wieder reaktiviert wurden, die quasi nach Staffel 1 oder 2 Und warum geht das so gut? Aufgehört haben. Ja, erzähl es uns, Kevin. Ach so, okay. weil eine Serie zu synchronisieren natürlich deutlich mehr Platz im Terminkalender einnimmt, während einmal kurz den Herrn Megure raushängen, das schafft man an einem Nachmittag. Ja, wobei es bei Megure jetzt natürlich keinen Wechsel dieser Art gab, aber zum Beispiel bei Miwa Kosato und weiteren Charakteren. Beispielsweise. Ja, sind die alten Sprecher jetzt wieder mit dabei. Ja, ein Film ist natürlich, ich sag mal, 120 Minuten sind das ja. Das wären ja umgerechnet 4-5 Folgen. Und eine Staffel hat ja in Deutschland um und bei mindestens 70 Episoden und so weiter. Das ist ja schon erheblich mehr, die man da synchronisieren muss. Das ist ein Unterschied, den sehen manche nach wie vor leider nicht, aber der ist deutlich. Also, Punkt. Das ist Megurell im Film, müsste einfach mal drauf achten, er sagt ja eigentlich nichts. Und das, ja genau, wenn man dann, wie Philipp schon sagte, ne, ja, das sind jetzt so 3-4 Folgen, die er gesprochen hat, und dann kann er nach Hause gehen, für ein Jahr lang, ne, das ist ganz anders, als wenn er irgendwie für 70 Folgen einfach mal zur Verfügung sein muss. Hey, das kommt jetzt in deinen Terminkalender rein. Und man muss ja auch dazu sagen, zum Beispiel bei Sato, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist es ja so, dass sie, wenn sie in der Serie auftritt, häufig ja auch eine größere Rolle hat, direkt als Ermittlerin und den ganzen Fall quasi leitet. Wenn sie aber im Film auftaucht, hat sie ja nur eine Nebenrolle. Das ist ja, oder wenn überhaupt. Also sie sagt ja nicht wirklich viel. Ich kenne keinen Film, wo sie eine gute Rolle spielt. Okay, Film 4 vielleicht, aber... Und Film 4 ist schon das Oberste, wirklich... Der Gefühle, ja. Nee, also die hat schon, also Film 13 zum Beispiel hat sie also eine sehr wichtige Rolle, da kommt sie, also in jedem Film hat sie eigentlich gut, 10 Minuten das, Text mindestens. Ja, okay. Es geht ja aber um die Relation zwischen Film und 70 Folgen aufnehmen. Ja, das ist natürlich immer unverhältnismäßig, aber die Rollen in den Filmen, auch Meguré hat mehr als 3-4 Sätze, außer in Film 19. Da hat er sogar wirklich nur 2, oder? Ja, maximal, oder? Da gab es tatsächlich Gerüchte, ob er überhaupt besetzt wird für diese wenigen Worte. Ja, ich weiß noch, wer das Gerücht in die Welt gesetzt hat. Wer denn? Ja. Du, Kevin? Das sage ich nicht. Olivers, ich weiß es. Nein, so. Ich war immer für Meguré. Also schlimm. Übrigens, der größte Synchronwechsel in Deutschland, der mich am traurigsten gemacht hat, ist Heiji, der Wechsel von Serie zu Film. Ehrlich? Ja, weil der Wechsel von Oliver Feld zu Robin Kahnmeier fand ich... Das war für mich wirklich das, also ich will jetzt nicht sagen, doch schon am störendsten, das klingt so negativ, weil man will, aber ich fand halt Oliver Feld viel besser als Robin Kahnmeier. Also inzwischen. Ich finde, das muss ich jetzt sagen, ich finde beide absolut grandios. Ja, schlecht sind also sie nicht, aber ich finde Oliver Feld halt besser, fand ich besser in der Rolle. Ja, ich finde Oliver Feld auch besser, gebe ich zu, aber beide sind meiner Meinung nach absolut grandios als so, wie sie sind. Also, ja. Aber ja, Oliver Feld finde ich auch besser. Ja, Amen. Ist natürlich immer schwierig, wenn Charaktere umbesetzt werden. Da gibt es natürlich immer Diskussionen, welcher von den beiden Sprechern jetzt besser ist. Das beste Beispiel ist ja immer noch unser guter Nakamori, der ja auch umbesetzt wurde. Oh Gott. Und wo immer diskutiert wird. Mir brennt schon wieder der Schädel, wenn ich das schon höre. Ja, allein Film 19. Hoffen wir, dass so schnell kein weiterer Kaito-Kid-Film mehr kommt, obwohl Magic Kaito 1412 steht ja ins Haus. Ja, ja, muss man dann sehen. Mal sehen, ob das eine andere Synchronisation wird als wie die Filme. Könnte ich mir da tatsächlich sehr gut vorstellen mit einem anderen Synchronstudio, wenn, ja, muss man dann sehen. Also ich fände es persönlich so albern, ich auch, schon aber hin und her zu switchen. Also ich möchte mal kurz meine Sicht sagen. Ich bin ja nicht gekauft und so weiter, möchte ich auch nochmal sagen. Ich finde, jetzt Beispiel Sven Gerhard bei als Nakamori. Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Olaf Reichmann hat ihn gesprochen bis Film 14. Also mit Film 14, also ab Film 14, hat ja Sven Gerhard die Rolle angenommen und bis dato auch weitergeführt. Also auch mit Menschen Kaito Kid the Phantom Thief und Film 19. Jetzt ist die Sache, wenn man mal auf die Jahreszahlen schaut, eigentlich hat Sven Gerhard Olaf Reichmann schon sogar überholt, wenn man allein von den Jahreszahlen geht. Und das finde ich, dann finde ich es erst recht völlig albern, nach so vielen Jahren dann schon wieder auf Olaf Reichmann umzuswitchen. Ja, stopp. Halt. Ja, ich finde Olaf Reichmann besser. Das heißt aber nicht, dass ich Sven Gerhard scheiße finde. Ich finde... Sven Gerhard hatte in Film 14 einen schweren Einstieg. Ich finde aber auch, dass er sich sehr gut gemausert hat in den letzten Jahren. Man muss aber... Das ist meine Sicht der Dinge. Ja, absolut verständlich. Aber die Detective Conan Franchise ist ja eins an sich. Aber wen wünschst du denn zum Beispiel für Magic Kaito 1412? Das ist ja was komplett... Ja, nicht komplett anderes, aber größtenteils anderes. Wieso denn das? Wieso ist das was anderes? Ja, weil das mit Detective Conan nichts zu tun hat. Und was hat Kid the Phantom Thief damit zu tun? Das war genau mein Gedankengang. Weil es zu Kase gehört. Ist natürlich klar, dass man da gleich besetzt. Warum sollte man denn da was ändern? Man hat ja auch Julien Agisch genommen. Ach so meinst du das? Mit den, ja, gut. Okay, ja, da, ja, dann ist die Frage, auch, dann können wir ja auch Conan neu besetzen bei Magic Kaito 1412, ne? Ja, können wir machen. Ja. Also, um nochmal meine Sicht zu nennen. Ich höchstpersönlich würde bei MK1412 tatsächlich aufgrund der Kontinuität auf Sven Gerhard setzen. Hm. Ja, tatsächlich. Ja, okay, ja. Das wollte ich hören. Tatsächlich. Das wollte ich genauso hören. Ich bin auch deutlich dafür, dass man Sven Gerhard nimmt. Ich dachte, du wolltest das auf keinen Fall von mir hören. Nein, alles gut. Ich möchte ihr seid derselben Meinung. Ja, ich wollte es immer so hören. Ich wollte und ich möchte auch natürlich, dass Tobias Müller als Conan besetzt wird und alle anderen Detective Conan Charaktere, die darin auftreten, auch genauso besetzt werden, wie man sie aus Detective Conan kennt. Und das muss auch außer der Anspruch sein. Außer natürlich, es gibt Spezialfälle. Ja, ja, ja, kann natürlich immer sein. Aber so an sich sollte man es versuchen. Auto! Was war mit Auto? Was? Autounfall? Ja, Autounfall. Da kennen wir einen Autounfall. Auto bitte alle zur Hilfe kommen. Kokoro ermittelt. Ja, ansonsten gab es ja auch einige Charaktere, die jetzt quasi durch die Filme, die ja synchronisiert wurden, auch jetzt erst ihren Sprecher bekommen haben. Bestes Beispiel ist natürlich Masumi Sera, die ja besetzt wurde, die in der Serie noch gar nicht aufgetreten ist in den 333 Folgen. Es war Vural, ja. Genau, ist natürlich schwierig dann, wenn Detective Conan irgendwann mal weiter synchronisiert werden sollte, konjunktiv, dann sie weiterhin zu besetzen. Ich meine, sie tritt das erstmal auf in Episode 600, so wie noch. Da sind wir noch lange nicht. Und bis wir da sind, wird es wahrscheinlich auch schwer, dann die Stimme da beizubehalten oder was ich was. Kann ja alles passieren in den Jahren, bis es dann wahrscheinlich irgendwann mal synchronisiert sein sollte. Also, wenn wir es in 10 Jahren haben, können wir schon froh sein, würde ich sagen. Gleiches gilt natürlich auch für zum Beispiel Bourbon und Keir, die ja in Film 20 besetzt werden. Ich möchte noch kurz sagen, André Camel kam ja auch im Film 80 genau, ja, stimmt. vor, der, wie ich finde, ich muss noch mal sagen, grandios besetzt wurde mit Hans Eckhardt Eckhardt. Toll, also klingt super. Ich habe auch bisher nur Positives gelesen. Ja, fand ich auch sehr genial. Also muss ich auch dazu sagen. Camel tritt das erste Mal auf in Episode 500 um und bei. Ja, also auch genau, ungefähr. Vergleichsweise noch früh für die neuen Charaktere dann sozusagen. der erste neue Charakter, der auf uns treffen wird, ist dann höchstwahrscheinlich Keir 425, ja. Wo man dann fragen wird, ob dann die alte Stimme, die jetzt in Film 20 besetzt wird, irgendwann. Also die neue, dabei die dann bleibt, später die alte sein genau, wird. Genau, also es gibt keine alte, es gibt noch keine Synchronstimme genau. für Keir. Ja, ist natürlich die Frage, wie man es besetzt und ob man das auch schon mit Hinblick auf die neue auf mögliche neue Folgen, die irgendwann vielleicht mal kommen könnten, besetzt, was natürlich sehr, sehr schwierig ist, stelle ich mir jedenfalls so vor. Ja, aber ich glaube, das wird eher nicht so passieren, weil ich meine, der Film kommt ja jetzt nächstes Jahr oder wann kommt der? Weiß ich gar nicht. Nächstes Jahr. Dieses Jahr. Also dieses Jahr, ne? September, Oktober. Ja, sogar dieses Jahr. Dann, ne? Und dann sagen wir, wenn Philipps Annahme stimmen sollte, dass die Folgen in 10 Jahren synchronisiert sind. Ja, keine Ahnung. Dann, das kann ja auch nur so, ja, so ein Film halt heute dann und dann in 10 Jahren oder so hat die Sprecherin vielleicht schon was anderes vor oder also, was weiß ich, es kann ja alles passieren. Oder abends kann ich mit dem Synchronwissen, ja, das kann ja auch sein, bevor als man glaubt. Zum Dialogbuch weggewechselt ist oder so und dann existiert die Stimme so gesehen gar nicht mehr. Also, ich weiß von einer, ganz kurz nur, von einer Synchronregisseurin, die ist jetzt, glaube ich, Physiotherapeutin oder so. Oh. Ja, das ist dann. Man kann auch das in die Branche wechseln, ja. Ja, also bezüglich der Möglichkeit auf neue Folgen, das ist ja nochmal ein ganz anderes Fass. Da haben wir auch im Podcast Detective Conan bei ProSiebenMax genauer drüber gesprochen. Jetzt neue Folgen ist natürlich so eine Sache. Ich meine, wir sind ja rein rechnerisch bei Folge 308 sozusagen auf japanischer Basis. Und bis zum nächsten neuen Charakter, der jetzt schon in einem Film synchronisiert werden wird, nämlich Keir, 425 sind es ungefähr 100 und ein paar Folgen. Das wären ja, wenn neue Folgen kommen sollten bei ProSiebenMax, und ich nehme an, sie werden nicht gleich 100, über 100 neue Folgen Nein, synchronisieren, sondern das auf keinen Fall. Ich schätze mal 50, 60 sind realistisch. Ja. Dann wären es quasi 2 neue Synchronblöcke sozusagen. Und wann kann man mit neuen Folgen frühestens rechnen? 2020 vielleicht. Also 2021 oder was, dann vielleicht der nächste Block. Also rechne ich also so ungefähr. Frühestens würde ich sogar sagen 19. Ja, kann auch sein, aber erstmal muss die ganze DVD also durch überhaupt. Und so weiter und so fort. Und also das wären dann jetzt 4 Jahre, die man sie sozusagen warm halten müsste. Ist schwierig, aber im Sinne der Kontinuität sollte natürlich dann versucht werden, zumindest sie dann wieder zu holen. Und soweit ich das jetzt natürlich auch beurteilen kann mit den ganzen Sprechern, die früher mal in der Serie mit dabei waren und jetzt auch wieder bei den Filmen, ist natürlich so, dass man sich da auf alte Stimmen sozusagen besonnen hat. Dass man quasi gesehen hat, okay, wie besetzen wir zum Beispiel den und den Charakter? Okay, die Stimme aus Staffel 4 bekommen wir nicht. Dann schauen wir halt bei den Stimmen aus Staffel 3, 2 oder 1 nach, ob wir die dann bekommen können, um quasi eine gewisse Kontinuität zu behalten. Da muss man auch aufpassen, weil auch zwischendrin mal Sprecher verwendet worden sind, mit einem einzigen Auftritt, das gibt es, zum Beispiel der Aoko. Shuichi Akai. Oh, ja, oh, ja, oh, oh Gott, meine Wunden. Ja. Alle auf, ja. Ja. Und dann, ja, gibt's auch da wieder. Die eine Hälfte möchte dann immer gerne die erste Stimme haben, weil die erste natürlich die beste ist und die erste ist die einzig wahre. Und die andere Hälfte sagt aber, nee, es gab immer eine bessere Wahl. Ja. Es ist immer gespalten. Es ist selten so, dass man eine einheitliche Meinung bekommen kann. Zum Beispiel bei, ich hatte es ja gerade kurz gesagt, mit Shuichi Akai hatte er 3, 4 verschiedene Synchronstimmen im Anime. Und da wurde jetzt für Film 18 eine gewählt. Ja. Gut. Also, ja, es wurde eine gewählt. Ja, was soll man machen? Also, man kann nur die falsche Wahl treffen in dem Sinne. Leider. In dem Sinne tatsächlich, ja. Eine ist immer, ja, bei 3 Varianten. Also, eine fiel ja, glaube ich, raus, weil es Tobias Kluckert, weil er auch Jin spricht oder sprach. Genau. Ja, das haben wir dann gleich weg. Also hat man gleich dann gesagt, nö. Und Martin Kautz hatte keine Zeit, leider. Den hätte ich gerne gehört. Und dann war es Uwe Jelinek, der jetzt Shuichi Akai spricht im Film 18. Immerhin keine vierte neue Stimme. Ich meine, hallo Leute, was ist das denn? Ja, wobei, wenn man sagt, er hat damals in der Anime-Serie einmal gesprochen und dann für Film 18 und 20 und so weiter, vielleicht dann sagt eine neue Stimme, die ganz gut passt, hätte ich auch nichts dagegen, aber ja, das ist natürlich immer jetzt Erbsenzählerei, sag ich mal. Das kann man, ja. Ja, was ja auch noch im Hinblick auf die neuen Folgen oder mögliche neue Folgen, wenn sie denn irgendwann mal kommen sollte, wie gesagt, das ist ein anderes Thema, kommen sollten, ist natürlich auch die Frage nach Tobias Müller, die ja immer noch wieder im Raum steht, weil die Synchronstimme ja offenbar laut Meinung einiger Fans nicht mehr so gut passt, finde ich persönlich auch, dass es nicht mehr hundertprozentig passt und dass man da eventuell über eine Neubesetzung, Umbesetzung nachdenken sollte, müsste. Ja. Wie seht ihr das? Ich würde erstmal gerne die Fakten sagen. Ja, erzähl sie gerne. Also Fakt ist erstmal, Tobias Müller möchte ja Conan nicht mit 50, 60 noch sprechen. Hat ja auch in meinem Interview gesagt, gerne mal anschauen auf conannews.org. Oder youtube.com/ConanNews. Danke. Ja, sehr empfehlenswert. Einfach mal ansehen, anhören. Er hat auch da keinen Bock drauf. Und er sagt selber von sich, dass das auch seiner Meinung nach sich komisch anhört, ne, wenn ein alter oder älterer Herr ein Kind spricht. Ja, dem stimme ich zu. Fakt ist auch, Tobias Müller verdient sein Geld mit seiner Stimme. Und Conan zu sprechen ist nicht ganz leicht. Das sagt er auch. Darum wäre es ihm natürlich auch gedient, wenn man sagen würde, hey, du musst deine Stimme nicht mehr so stark verstellen, dass dir die ganze Kehle wehtut, sag ich mir einfach so. Ja, würde ihm auch zugutekommen natürlich. Ja. Ja, das sind die Fakten. Man muss natürlich auch dazu sagen, Tobias Müller ist ja mittlerweile auch etwas älter, ist natürlich logisch, es sind 15 Jahre vergangen, seit Detective Conan das erste Mal synchronisiert wurde. Und damals war er eben ja kurz über 20, halt gutes Alter. Mittlerweile ist er dann auch etwas älter, könnt ihr euch selber ausrechnen. Ich möchte hier nicht sein Alter in den Dreck ziehen oder sonst was. Aber es ist dann nun mal so, dass Er kann ja nichts dafür, ne? Ja, also ich mein, aber im Alter nimmt die Stimme natürlich auch, die ändert sich, merkt ihr bei euch auch. Nicht nur im Stimmbruch oder sonst irgendwann, sondern auch im Verlauf des Lebens immer wieder. Und auch im Verlauf des Conancasts. Hört sich mal den ersten an, wie sich Philipp da anhörte. Nein, bitte nicht. Ja, Conancast 39 oder 38, wo Kevin das erste Mal mit dabei war. Ja, in der Nähe bin ich auch das erste Mal zu hören. Ja, genau, Olli auch. Bei Lasse wahrscheinlich nicht, aber es ist ja unumgänglich. Und auch bei Tobias Müller ist es ja klar, dass sich das immer schwieriger ist, dann Conan zu sprechen. Und man hört es ja auch, wenn ihr euch den aktuellsten Film anhört, im Vergleich zur Beispiel ersten Anime-Episode, okay. Ja. Okay, da war Conan nicht da, aber zweite, aber, dritte Folge. Ja. Merkt man dann schon. Ja. Selbst den Shinichi merkt man. Ja. Also ich merke ihn. Wenn man vergleicht mit der ersten Folge und mit dem 19. Film, selbst Shinichi hört sich genauso hammermäßig geil an, ja. Aber halt älter, das hört man. Ja, kann man ja auch nichts gegen machen, ist ja natürlich, eben, ne, der Lauf der Dinge. Ja, problematisch ist dann natürlich, wenn jetzt gesagt, angenommen, es kommt jetzt Kase daher, es kommt ProSiebenMax daher, kommen beide daher, es kommt meinetwegen auch RTL 2 daher oder Tele 5 meinetwegen auch, oder Viva, und sagt, wir synchronisieren neue Detective Conan Folgen. Wen würdet ihr denn euch am allerersten als Conan Edogawa, als Shinichi Kodo wünschen? Oder meinetwegen auch als Yuzo Meguro? Shinichi Kodo, Conan Edogawa, jemand anderes. Würde ich mich genauso anschließen, weil, wie gesagt, Conan kann und will er einfach nicht mehr, aber um halt die Kontinuität zu wahren und sich an die Stimme zu behalten, würde ich ja Tobias Müller als Shinichi besetzt lassen und Conan dann gerne umcasten. So, ja, okay, kann ich gut verstehen, aber wenn dann zum Beispiel die neue Conan-Stimme sich komplett anders auch anhört, älter wird, ne? Bitte? Ne, und die wird auch noch älter, ne? ja, müssen wir also im besten Fall natürlich dann irgendeine Frau besetzen. Im besten Fall, weil das dann auch längere Zeit so da bleibt. Ich meine, man weiß nicht, wie lange der Kunde noch läuft. Ja, in der Tat. Würde ich in dem Fall so sehen. Kann natürlich sich auch stark unterscheiden von der Shinichi-Stimme von Tobias Müller dann natürlich. Aber ich sag mal, dadurch, dass wir die Shinichi-Stimme schon gewohnt sind von Tobias Müller von 333 Folgen von 20 Filmen, ist natürlich auch keine große Umgewöhnung da in der Sache, nur bei Conan dann eben entsprechend. Wobei natürlich auch die Frage dann ist, wenn wir neue Folgen schon angenommen, wir hätten jetzt schon 60 neue Folgen gesehen mit einer neuen Conan-Stimme. Und dann kommt jetzt auf einmal ein neuer Conan-Film noch dazu. Soll dann auch die neue Conan-Stimme auch im neuen Conan-Film dann mitwirken? Müsste man dann ja kontinuitätsmäßig auch dann so machen. Ja, würde ich auf jeden Fall so machen, weil wenn du dich 60 Folgen lang an eine neue Conan-Stimme gerade gewöhnst und dann im Film plötzlich eine andere Stimme hörst, dann denkst du dir auch wieder, was ist denn das jetzt? Also so würde ich denken. Vor allem, wenn man das umbesetzt, weil Tobias Müller die nicht mehr sprechen will, unter anderem. okay, dann hat man, glaube ich, auch nicht unbedingt eine Wahl. Ja, ob man das dann so kommuniziert, ist die andere Sache, aber genau, es kommt immer auf die Wortwahl an, ne? Es gibt ja auch die Leute, die ja nur die Filme sozusagen schauen, wahrscheinlich, und dann schauen sich Film 1 bis 22 meinetwegen, und dann in 23 ist ein anderer Conan da. Huch, Moment, was ist hier denn passiert? Also rein hypothetisch jetzt mal. Wäre natürlich ja, auch ist da dann halt so, ne? Aber was soll man machen, ne? Also, dieses Thema ist leider, also oder leider oder Gott sei Dank, wegen Tobias Müllers eigener Aussage ja im Prinzip unumgänglich. Also, ja, Gott sei Dank hat er eine Aussage betätigt. Ja, früher oder später muss das einfach passieren. Und er macht damit ja quasi auch so ein bisschen den Weg frei. Oder ja. Er stößt es das auch stimmt, an. Das stimmt. Dass man da als Fans nicht hinterher sagen kann, der wurde irgendwie weggemobbt oder so. Oder die wollten ihn nicht mehr bezahlen, sondern dass es eben diese eigene Aussage gibt, was ja gut ist. Er macht sich auch den Weg frei dazu, dass er Shinichi vielleicht behalten kann in dem Sinne, weil sonst, wenn man ihn wegmobbt, sozusagen, müsste man ja beide Stimmen neu besetzen in dem Sinne. Also als Shinichi muss er auf jeden Fall bleiben. Er klingt hammermäßig. Ich frage mich aber sowieso auch, warum sie von Anfang an dann die beiden Sprecher gleich besetzen wollten. Ja, wenn es doch eigentlich Standard ist, dass man kleine Jungs auch von Frauen synchronisieren lässt. Das ist in Deutschland ja nicht anders als in Japan. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so ist, weil Conan ja spricht und in Gedanken ja quasi seine ältere Stimme sozusagen hat, dass man da quasi ja die ja, gleiche gut, aber Stimme hat. Das hat man auch nur für Deutschland erfunden, ne? Was ich aber auch gut finde. Ja, das. Ja. Das Ding ist, im Japanischen hat Minami Takayama so eine Stimmweite, dass sie Conan in Gedanken auch tiefer sprechen kann. Ja, das was dann ich auch gut. Finde ich nicht. Doch, das ist. Das ist super, wie sie das macht. Also, gut, finde ich nicht, aber ja. Ja, also die Stimmen sind in die Gedankenstimme und die richtige Stimme von Conan, das kriegt sie super hin, dass sie da die Tonlage komplett ändert. Ja, das macht sie. Aber mir gefällt halt die gesamte Tonlage nicht. Sie ändern es absolut. Ja, und was vielleicht auch noch ja nicht ganz unerheblich ist, wenn wir jetzt ja neue Filme kommen, neue Folgen und so weiter, ist natürlich immer ein schwieriges Thema, ist auch ein potenzielles Thema bei den Filmen nicht, okay, aber bei der Serie vor allem, ob man dann die alten Stimmen wieder nimmt, ob man die aus den Filmen nimmt, ja, alles schwierig, muss man dann im Endeffekt sehen, wie es dann im Endeffekt hinhaut. Kann man ja auch schlecht abschätzen. Ich meine, Kevin hat das schon angedeutet, mit Shuichi Akai hatte ein Sprecher keine Zeit, der vielleicht die bessere Wahl wäre und so weiter und so fort. Muss man halt alles sozusagen vor Ort entscheiden. Ja. Ja, das kann man nicht Jahre im Voraus festlegen, ne? Und wenn er nicht kann, der Film muss halt auch fertig werden. Ja, und man genau. kann auch nur warten. Und dann warten könnte man auch nur auf Tobias Müller, sag ich mal, ganz knallhart, ne? Ja. Und wenn jetzt neue Folgen kämen und Stammsprecher keine Zeit hätten, dann müsste man sie zwangsläufig umbesetzen. Also da muss man auch bei den Hauptcharakteren kann man da eigentlich quasi keinen Halt vormachen. Ja, das ist halt so das Problem. Entweder heißt es, oh, wann kommen neue Folgen oder kommen neue Folgen, aber dann sind sie anders synchronisiert, weil die Sprecher keine Zeit hatten. Ja. Wird auch wieder gemeckert. Es gibt immer was zu meckern, ja. Mensch, Leute, warum müsst ihr immer meckern? Seid doch mal mit dem zufrieden, was ihr habt. Genau, finde ich auch. Ja, ich finde, ich würde ja noch sagen, die Sprecherwechsel in den Staffeln, möchte ich nochmal sagen, da war es ja auch so, dass drei verschiedene Menschen für die Staffeln verantwortlich waren damals. Ach echt? Okay. Also, ja, also als Synchronregisseure war nicht immer eine Person, nämlich wurde da gewechselt, teils auch abwechselnd, immer mal hin und her, nämlich Sabine Strobel, die mittlerweile Sabine Sebastian heißt, Karen Lehmann und Wolfgang Ziffer waren alle drei mal Dialogbuchautor und Synchronregisseur von Detektiv Conan. Und das halt, ja, die haben auch mit den Staffeln gewechselt teilweise. Und das erklärt auch zum Beispiel einige der Sprecherwechsel. Weil sie die anderen Sprecher nicht mehr haben wollten, oder wie darf ich das so verstehen? So genau weiß ich das okay. nicht, aber ich meine, jeder hat ja auch andere Präferenzen oder Vorstellungen für einen bestimmten Charakter. Und wenn der dachte, ja, der passt besser oder ich hätte lieber die Person für diesen Charakter, ja, dann kann ein Synchronregisseur das sehr wohl entscheiden. Ja, kann auch darauf ankommen, wenn zum Beispiel ein Sprecher nicht gerne mit einem bestimmten Synchronregisseur zusammenarbeitet, kann natürlich auch sein. Das ist ein dass man dann Punkt, absagt. Den du, hey, da hast du aber ja. sehr schlaues rausgehauen. Kluges ja, Köpfchen hier. Danke, danke. Kommt alles vor, gibt es, ja. Ich bin erstaunt, dass du echt darauf warst. Wow, also. Ja, zu vieles Lobs, danke, danke. Finde ich richtig gut, ja, kommt vor. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass hinter der Synchronisation im Prinzip auch einfach nur Menschen stehen, die ja. Gefühle haben und Präferenzen und alles, was du und ich auch haben. Genau wie wir, ja. Wir sind auch keine normalen Podcaster, wir haben auch Gefühle. Ja, ja, es ist nicht so, dass alles für jeden Schrott RTL 2 schuld ist. Für viel, ja. Ich gebe ihnen die Schuld dafür, dass sie keine neuen Folgen gemacht haben, nachdem sie 5555 Likes hatten. Dafür gebe ich ihnen schon fast wirklich die Schuld. Aber es, ja. Aber wir haben ja auch oft gesagt, die sind ja auch dafür verantwortlich, dass wir 333 Folgen überhaupt bekommen haben. Ja. Dass wir Detektiv Conan in Deutschland so. Das ist die andere Seite. Ja, sonst wäre Detektiv Conan nie so groß oder so populär in Deutschland geworden. Es gibt auch viele andere Anime-Serien, die in Japan auch sehr gut laufen, aber in Deutschland ohne dieses RTL2-Standbein keinen Fuß fassen. Ist nun mal so. Wobei ProSieben Max tatsächlich ein neues Standbein aktuell zu eröffnen scheint. Ja, aber die was ich sehr schön finde. Einschaltquoten liegen ja noch deutlich unter denen von RTL 2 von damals, von daher. Ja, man muss aber sagen, dass anders als ProSieben, als RTL 2, ProSieben Max ja eindeutig ein Spartensender ist. Das stimmt. Das stimmt. Ich wollte es auch nicht herabwerten, aber das noch mit zu bedenken geben. Ja, nee, das ist ein guter Punkt. Das eben aber auch. Ja, alles gute Punkte spielt hier. Spielt alles miteinander zusammen genau. Irgendwie. Ja, fertig aus. Ciao. Ja, sind wir gespannt, wie es denn mit möglichen neuen Folgen aussieht und so weiter und so fort. Wir werden euch natürlich wie immer in anderen News-Podcasts und wenn es denn soweit ist, vielleicht auch in Themen-Podcasts darüber informieren. Ja, und auch ohne Hören bei conannews.org schriftlich. Genau. Ansonsten bezüglich der Diskussion um einen möglichen neuen Sprecher von Tobias Müller könnt ihr auch gerne mal im Conan-Forum vorbeischauen. Da haben wir auch. Aber das ist alles nur, ne? Ja. Reine Spekulation. Jetzt hier nicht irgendwie wieder irgendwelche Fässer aufmachen. Noch wird nur spekuliert. Es gibt noch keine Aussage von Kase, von niemand anderem sowieso nicht. Es hat nur Tobias Müller in meinem Interview, das ihr euch gerne mal anschauen könnt, gesagt. Genau. Tut mir leid, wenn ich das hier so heraufbeschworen habe. Ich wollte es auch nur mal in den Raum zur Diskussion geben. Ist natürlich sehr sinnvoll, dass darüber diskutiert wird. Das ist immer sinnvoll, dass über etwas diskutiert wird, wenn es denn sinnvoll ist. Okay. Es ergibt sich von alleine. Toller. Ja, danke, danke. Ich fand ihn sinnvoll. Ja, danke, Olli. Ja. Muss man alles sehen. Ansonsten könnt ihr auch gerne im Conan-Wiki vorbeischauen. Da haben wir eine Liste aller Synchronsprecher auch aufgelistet. Wir sind bei Facebook zu finden, facebook.com/connynews, twitter.com/connynews, tolle Facebook-Seite, youtube.com/connynews, instagram.com/connynews und wir sind noch auf iTunes zu finden. Da nochmal der Hinweis, wir sind dort jetzt unter einer neuen Adresse sozusagen zu finden. Also wenn ihr uns noch über den alten Feed sozusagen hört, gerne deabonnieren, de sonst was, dass ich das mal sagen würde, und unter der neuen Adresse neu abonnieren, neu bewerten, neu mit dabei sein. Der alte Link funktioniert, oder die alte Adresse funktioniert komischerweise immer noch, aber ist leider die falsche Adresse. Demnach gerne die neuen Feed abonnieren. Ich bedanke mich dafür, sage tschüss, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, ciao. Ja, macht's gut und wenn ihr Tobias Müller mal sehen wollt, dann schaut euch gern das Video von Kevin an.